Dein ist der Tempel, in dem wir knien. Dein ist das Herz, für das wir glühen. Beseelter Stimme, die Zukunft zu uns spricht, wo aus der Freude Quelle ein Paradies in Anmut sich endlos ergießt, wo das Volk dem Ruf der Freiheit entstammt, es kühn nach ihrem Willen lebt. Da mögen Söhne zehren von der Kraft, die in uns bebt. Herz und Hand,